und von diesen Formen des rohen Kommunismus, also wirklich Gesellschaften ohne Geld, da will ich jetzt gar keine Beispiele nennen, die es schon in den Hochkulturen gab, die eng mit der sogenannten asiatischen Produktionsweise, das gilt aber auch für andere Regionen, nicht nur die asiatische, zusammenhängen, bis zu Formen des Kommunismus, die kleine Produktionseinheiten bis hin zu Arbeiterkooperativen bilden und bis zu der sehr bedeutenden Form des kapitalistischen Kommunismus. Das ist das, was wir heute in Form von Aktiengesellschaften und ähnlichen Organisationsformen haben. Marx nennt das kapitalistischen Kommunismus und vor allem in der Durchschnittsprofitrate, also eine spontane Ausgleichs- und gleichmacherische Bewegung auf höchstem Niveau, die sich gerade in den Banken, im Bankenaggregat, im General Intellect verkörpert als eine Planungsfähigkeit der gesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, wenn sie sich dieses Aggregats zu berechtigen verstünde, das da schon herausgebildet ist. Und erst dann, wenn auf diesen modernsten Formen von kapitalistischem Kommunismus bewusst angesetzt wird und wenn die diskutiert werden, könnte heute auch einen Übergang in den wirklichen modernen Kommunismus mehr oder weniger reiner kommunistischer Produktion und Verteilung auch geschafft werden. Denn die Produktivkräfte sind weit genug entwickelt, vor allem die Verkehrsverhältnisse, denken wir ans Internet und so weiter, aber das ist ja alles schon kalter Kaffee. Das ist, geht hauptsächlich um die psychomentalen Fähigkeiten der Menschen, die Konkurrenz zu überwinden und gleichzeitig die Motivation der Konkurrenz in so etwas wie Wetteifer zu übersetzen. Da kommen dann wieder auch fourieristische Ideen, die da fruchtbar gemacht werden können. Also es ist eine ganz nüchterne, nicht utopische Angelegenheit. Das soll nur damit gesagt sein. Ich würde sagen, dann will ich euch nicht weiter mit meinen etwas vielleicht doch großspurig wirkenden Überlegungen nerven und wir können alle weiteren konkreten Fragestellungen und auch Fragestellungen zu der Divergenz, die hier doch vielleicht deutlich wurde, in der Diskussion klären. Ist das okay? Bitte Ende von der Stunde. Bitte Ende von der Stunde. Vielleicht von mir eine Bitte vorweg. Teilweise ist es natürlich so, dass wir hier mit dicken Begriffen ganz schön was vorlegen und dass deswegen vielleicht Leute, die jetzt Fragen haben, abgeschreckt werden, weil sie denken, sie könnten was Dummes sagen. Also meines Erachtens, das ist so ein alter Pädagogenspruch, aber es gibt keine dummen Fragen und eventuell verstecken wir uns hinter den großen Begriffen, die wir teilweise verwendet haben, nur. Und indem ihr konkret nachfragt, stecht ihr vielleicht genau an eine Stelle, wo wir uns versteckt haben und das ausführen müssen, was wir hier vielleicht nicht ausgeführt haben und dann vielleicht ins Schwimmen geraten. Und es wäre dann auch interessant zu sehen, wo wir ins Schwimmen geraten. Also es gibt keine Fragen, es gibt auch keine, also es gibt keine blöden Fragen und man kann auch hier beim Urschleim anfangen. Soll hier auf keinen Fall in dem Raum ein Problem werden. Und wir würden das jetzt so machen, dass wir die Fragen erstmal sammeln und dass wir vielleicht euch so bitten würden, selber jetzt in der ersten Runde erstmal abzuwägen, ob ihr Verständnisfragen habt oder eher schon exponierte Kritiken, dass jetzt erstmal die Leute am Zuge sind, die eher so Verständnisfragen vielleicht haben. Vielleicht zuerst deine Frage, warum wir Begriffe benutzen, bei denen wir selber glauben, dass wir uns dahinter verstecken. Also, ich würde jetzt nicht von vornherein Begriffe benutzen, von denen ich weiß, dass ich sie nicht ausführen kann. Ich hoffe schon, alle auszuführen, aber ich bin natürlich lernfähig und merke an Stellen, wenn Leute mir bestimmte Begriffe vorwerfen und sagen, hier, erklär das mal, und dann komme ich ins Stocken, an der Stelle würde ich das dann merken. Ja, also ich glaube, wir wollten uns eher hier sozusagen ein Stück weit zur Disposition stellen an der Stelle und nicht sagen, dass wir hier, was ja irgendwie logisch ist, dass wir hier die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben, was halt manchmal passieren kann, wenn zwei Leute vielleicht eher aus so einem philosophischen Kontext Vorträge halten, dass es dann erstmal ein bisschen erschlagend wirkt. Ne? Darf ich dazu sagen, also dieser, das haben die Begriffe so an sich, dass Hegel spricht eben vom Taumel der Begriffe deswegen, weil ja das eine nur aus seinem anderen, das andere aus seinem anderen und dem einen und so weiter in einem rasenden Pirouette, sozusagen in einem Wettlauf, um dieses jeweils andere zu bestimmen versuchen muss. Da gerät man im Taumel der Begriffe, ja, und kommt sich da also ziemlich akrobatisch dabei vor. Das so hatte ich, deswegen habe ich genickt. Und kommt sich wirklich ein bisschen unseriös oft auch vor. Also das Problem, ins spekulative Denken zu verfallen bei dem Ganzen, das ist das Unbehagen, das ich jedenfalls immer dabei habe, wenn ich sowas versuche, hier mal zu entäußern, zu einem Begriff des Kommunismus, das ist ja also, also schon vermessen, ja, sich hier hinzusetzen und einen Begriff von Kommunismus seine Möglichkeit geben zu wollen. Da gerät man in den Taumel der Begriff. Okay, vielleicht zuerst zu der ersten Frage, die gestellt wurde. Was würde ich zu den Begriffen Abschaffung und Revolution denken? Das ist eine sehr allgemeine Frage. Ich versuche jetzt einfach die Sachen zu sagen, die mir dazu einfallen. Zuerst einmal halte ich es für ein großes Problem, dass, glaube ich, die radikale Linke oft sich einer Rhetorik bedient, die die Dinge abstrakt negiert. Also man versucht dann zum Beispiel, also abstrakte Negation bedeutet, dass man etwas völlig ablehnt. Dass man zum Beispiel sagt, Kapitalismus ist scheiße und so weiter und so fort. Und dass man dann aber auch so sämtliche Begrifflichkeiten, die darin eine Rolle spielt, wie zum Beispiel Gerechtigkeit oder so, dass man glaubt, die mit einem Zug sozusagen abschaffen zu können und dann was völlig Neues an den Start bringen zu können. Und das Problem an der abstrakten Negation ist, dass es eher eine Verleugnung ist und dass einem dann die Probleme, dann nämlich, wenn man die Dinge abschaffen will, später wieder auf den Fuß fallen. Also man kennt das so ein bisschen, wenn man anders werden will als seine Eltern und sich das fest vornimmt und sich dann irgendwann wundert, dass man doch ähnlich geworden ist. Und so ähnlich lief das vielleicht auch mit dem real existierenden Sozialismus, dass er mit einem unglaublichen Stolz und Messianismus angetreten ist, dann natürlich ganz viele Dinge wie Herrschaft etc. nicht so einfach lösen konnte, wie er glaubte. Deswegen plädieren Dialektiker wie Hegel oder Adorno zumindest erstmal auf der Ebene der theoretischen Darstellung für eine konkrete Negation. Das heißt, man muss sich den Dingen wirklich so konkret wie möglich widmen und muss wirklich dort auch begrifflich schon versuchen, die Dinge aufzuheben und zu gucken, wohin es einen dabei treibt, und kann nicht einfach nur proklamieren, wir schaffen die Ungerechtigkeit ab, um sich dann so eine Art reines Gewissen zu schaffen. Insofern ist der Begriff der Abschaffung, wenn es darum geht, irgendwie alles abzuschaffen oder so, hat viel mit der Überheblichkeit, glaube ich, zu tun, die vielleicht später, also die in einer anderen Frage von dir dann nochmal auftauchte, auf die ich nachher eingehen will. Und das Gleiche hat man natürlich beim Thema der Revolution, also wie fest man jetzt Revolution, also ich denke, man muss die Dinge, die man ändern will und abschaffen will, die muss man sehr konkret benennen und sollte sich nicht hinter Transpi-Slogans verstecken, wo letztendlich dann einfach Floskeln nur draufstehen, à la, wir sind die Guten und wir schaffen den Kapitalismus ab. Und also da, ich finde, sowas finde ich ehrlich gesagt infantil. Und trotzdem geht es mir darum, diesen Fixstern, der meines Erachtens gut in diesem Marx'schen Ausspruch, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, der dort gut drin getroffen ist, den sollte man auf jeden Fall einen Blick halten, behalten. Und damit wäre man dann auch die Frage nach der permanenten Revolution, das ist ja ein Begriff, der von Trotzki kommt, soweit kenne ich mich aus. Ich weiß immer nicht so richtig, was den von von der permanenten Reformation oder so genau jetzt abgrenzt, der Begriff. Ich glaube, da steckt Zwielicht nachher mehr im Stoff, aber also das Problem, in dem man sich befindet, dass natürlich die kapitalistische Gesellschaft eine Totalität ist, was meint, dass, und ich sage das jetzt in Bezug auf die Produktionsweise, ich meine damit jetzt nicht sowas wie Psychologie oder so, dass alles nun völlig kapitalistisch determiniert ist, aber ich meine, die Produktionsweise ist gewissermaßen aus einem Guss. Und so funktioniert auch der Weltmarkt, dass er alles in sich hineinzieht und selbst wer Subkultur macht und glaubt, irgendwie jenseits der kapitalistischen Produktionsweise was machen zu können, wird das nur so lange machen können, wie er entweder von seinen Eltern subventioniert wird oder vom Staat subventioniert wird. Spätestens dann, wenn man sich selber reproduzieren muss, wenn man also an die Lebensmittel rankommt, die man zum Überleben braucht, muss man irgendwie kann man es vielleicht noch mit einer Subsistenzwirtschaft oder so versuchen, aber das ist ja auch eine jämmerliche Existenz. Insofern, die kapitalistische Produktionsweise hat sich heute weltweit ausgebreitet und einerseits kann man nicht einfach sozusagen sagen, wir wollen jetzt alles abschaffen, weil sich dann einfach ganz viele Probleme stellen, die in der kapitalistischen Produktionsweise auf in einer bestimmten Gestalt auch vielleicht besser gelöst sind als im Feudalismus oder so. Also man kann sozusagen nicht einfach mit so einem markischen Spruch daherkommen, als auch man kann nicht sagen, wir ändern das irgendwie mit Reformchen, weil dann hat man eventuell das Problem, dass das grundsätzliche Prinzip, die Akkumulation von Kapital, das, was Marx beschreibt, dass das bestehen bleibt. Also da geht es dann schon irgendwie darum, zumindest dieses Prinzip zu hintertreiben, zu hintergehen, abzuschaffen. Und das ist ein Widerspruch, den ich hier nur so schildern kann. Und ein was, wohin man zurückfallen kann und wohin teilweise zurückgefallen wird, hatte jetzt der Fragesteller Nummer 1 da ja schon benannt. Er hatte das Stichwort Rackets und Banden genommen. Racket ist ein Begriff, der kommt aus der kritischen Theorie, maßgeblich von Horkheimer geprägt. Bedeutet, dass jenseits einer oder auch in einer aber brüchig werdenden Gesellschaft, die über Recht, Staat und Markt etc. strukturiert ist, so etwas wie patriarchale Verhältnisse wieder aufleben können. In ein berühmtes Racket wäre jetzt vielleicht die Mafia, andere Rackets sind vielleicht auch irgendwelche Ghetto-Kid-Banden oder so, wo die Aneignung halt nicht mehr in den gegenwärtigen Formen geschieht, sondern über unmittelbare Gewalt. Und das ist natürlich ein Rückfall, den wir auch nicht wollen. Und leider ist es aber so, wenn man sieht, was zum Beispiel in Afrika passiert, mit den Warlords oder so, dass der Rückfall genau oftmals in diese Richtung droht. Und dort kriegt man also mit, dass jenseits des Kapitalismus, der kapitalistischen Vergesellschaftung, die über Geld oder so funktioniert, nicht das Paradies, sondern mitunter noch schlimmere Gewaltverhältnisse lauern. Und wenn man also den Kapitalismus aufhebt, muss man diese Form von Gewalt mitdenken. Ja, zur Küchenpsychologie. Da kann ich jetzt nur mit noch weiterer Küchenpsychologie sozusagen antworten. Also das betraf den Begriff der Überheblichkeit. Du wolltest dann sozusagen mehr von mir. Ich sag mal so, es gibt eine Überheblichkeit vor 1917, die ich durchaus für gerechtfertigt halte. Ich glaube, also Marx ist ja nicht so, dass er nun konkret den Kommunismus beschreibt, wie er sein soll, aber es gibt schon einen Standpunkt der Kritik der politischen Ökonomie und das ist der einer rationalen Regelung der Produktion. Eine Tendenz sozusagen, in die man glaubte, den Weg des Kommunismus schlagen zu können. Und insofern glaubte man auch, den Stein der Weisen ein Stück weit in der Hand zu haben, wie jetzt also nach der politischen Gerechtigkeit auch noch die soziale Gerechtigkeit umzusetzen wäre. Nachdem 1917 aber so viele Probleme entstanden sind und ich glaube tatsächlich, dass es dort also einen blinden Fleck im marxischen Werk gibt, der sich im real existierenden Sozialismus als Herrschaft gezeigt hat, nachdem also so viele Probleme entstanden sind, ist diese Überheblichkeit nicht mehr angebracht und meines Erachtens oftmals, und da gehe ich jetzt vielleicht weiter in die Küchenpsychologie, hat oft was Adoleszentes, was Pubertäres. Und nicht umsonst wären vielleicht gerade Leute, die in ihrer Pubertät groß Kapitalismus abschaffen und so schreien, am Ende dann Reformer, die überhaupt keine, die sozusagen diesen Fixstern überhaupt nicht mehr im Blick haben. Also ich glaube, es gibt manchmal so ein pubertäres Wollen, also man sieht das ja auch bei solchen Demonstrationen von der Antifa oder so, wo dann teilweise auch revolutionäre Transpis mitgeschleppt werden, dass dort einfach unheimlich großspurige Sprüche gekloppt werden. Und ich sage es mal als Böses, das ist so ein bisschen, glaube ich, sozusagen, was jetzt auch in musikalischen Subkulturen wie Hip-Hop oder so passiert für intellektuelle, bürgerliche Kids. Und irgendwann mit Ende 20 werden die Leute dann leider ganz vernünftig und das ist das Problem. Ja, was mich noch so von Hayek unterscheidet oder mein Denken von dem Hayeks, also ich glaube schon, dass man an diesem Fixstern festhalten sollte, den ich dort bei Marx, also den ich zitiert habe, und dass dieser Fixstern besteht, glaube ich, darin, Wohlstand für alle und individuelle Freiheit für alle. Und ich glaube, Hayek gibt sich doch mit der bürgerlichen Gesellschaft als der beste aller möglichen Welten zufrieden. Und in mir gibt es irgendeinen Antrieb, der darüber hinaus will. Aber bei mir gibt es halt auch sozusagen, ich will auch sozusagen dem real existierenden Sozialismus ins Auge blicken und sagen, hier, wir haben hier ein Problem, es geht nicht mehr so einfach weiter. Ja, das ist schwierig, jetzt so ein ganzes Bündel aufzugreifen. Ich will ganz schnell versuchen, an den angeschnittenen Fragen auch zu antworten. Das Schwierigste, einer der schwierigsten, härtesten Begriffe, wie auch Hegel eben zeigt, der den sozusagen erfunden hat, ist der Aufhebung. Und ich kann jetzt wirklich so, das klingt natürlich jetzt scholastisch, klippschulartig, auf diese drei Seiten des hegelischen Aufhebungsbegriffs hinweisen. Und wir müssen uns überlegen, in der nächsten Zeit, also heute Abend können wir das schlecht beginnen, wie das bei der Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise und aller bisherigen Gesellschaftsordnung durch eine kommunistische Produktion und Verteilung möglich ist. Erstens die Vernichtung der bestehenden, ja, zunächst barbarischen Elemente. Das deutet auf die Frage der Rackets. Banden, was meines Erachtens von Horkheimer sehr stark als sozusagen Adorno in den 30ern beobachtet worden ist in den USA, ist eine hochmoderne Form des Monopols, also nicht nur archaischer Rückfall auf Patriarchat und so weiter, Kinship Relations und so weiter, archaische Verwandtschaftsstrukturen wie in Totem und Tabu von Freud beschrieben und so weiter, sondern es ist eine hochmoderne Form des Monopols schlechthin, des Ausschließens der Nichtdazugehörigen, also solche Art Gangstrukturen, wie wir sie inzwischen überall kennen, auch nicht zuletzt in der Linken. Die Linke als Gangland, bestimmte Antifa-Entwicklungen, die sicherlich auch in eine Rackets-Entwicklung drohen zu gehen, denke ich, bezeugen zu können, aus eigenem Erleben, dass da immer Gefahren sind. Und das Zweite wäre bei der Rackets-Theorie, wie sie die kritische Theorie der Frankfurter Schule versucht hat, also anzureißen, diese, was Franz Neumann als den Zerfall des bürgerlichen Staats im Sinne des Leviathan, dieses klassischen Modells, das natürlich auch nicht aus den Büchern, aus dem Buch Leviathan in die Wirklichkeit, sondern aus der Wirklichkeit in das Buch Leviathan und ähnliche Bücher gekommen ist, dass das Buch Behemoth beschrieben hat, einen krassen Fall im nationalsozialistischen Deutschland des Chaos der Eliten und dass dieser Zerfall in etwas des bürgerlichen Staates, was schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr ist, wenn es nicht in die Übergangsform, die Marx als unabdingbar, und ich möchte heute Abend auch da immer drauf rumreiten, in den nächsten Zeit, also in den nächsten Minuten oder halben Stunde werde ich die Gelegenheit benutzen, wo ich nur kann, um auf die revolutionäre antistaatliche Diktatur des Proletariats als eine Quintessenz der marxischen Revolutionstheorie, der situationistischen Revolutionstheorie und so weiter schmerzhaft zu insistieren, als politische Übergangsform von etwas, was die politische Sphäre aufhebt, dass das auch zurück gewälzt, sozusagen Revolvere als Rückwälzung, dass es regressive Formen annehmen immer kann, eben in den Behemoth, das Chaos der Eliten, das ebenfalls einhergeht mit solchen Monopol- und Zerfallsstrukturen von Staatlichkeit, die regressiv sind, barbarisch sind. Und das ist das Problem eben genau dieses, dieser psychomentalen Verfasstheit der Menschen, wo die Gründe des Scheiterns würde ich in einem Grund zusammenfassen, des Kommunismus, seiner Absicht nach. Also des Ideals vom Kommunismus in den Versuchen seiner Realisierung und auch, und das ist das eigentlich Schwierigste, der wirklichen Ansätze, Anläufe einer Bewegung, die den jetzigen Zustand, den jeweiligen Zustand aufzuheben, versucht hat. Und diese Anläufe gab es immer wieder und sie verdienen den Namen kommunistisch. Ja. Und dass die aber stecken blieben, ist ein eigenes revolutionstheoretisches Problem, dem sich vor allem Walter Benjamin und die Situationisten dann auf dieser Linie, nur diese zu nennen, nicht nur als einzige, sozusagen hingegeben haben und natürlich auch die kritische Theorie der Frankfurter Schule, warum Subjekte eben ihre Subjekthaftigkeit gar nicht erreichen können, der Möglichkeit nach, da die Fähigkeiten, da die Subjektkonstitution im automatischen Subjekt, deren Partikel und funktionäre Agenten sie sind, sie doch befähigt, als gesellschaftliche Gesamtarbeiterin, sehr viel an Planung der gesellschaftlichen Bedürfnisbefriedigungsproduktion zu Wege zu bringen. Warum sie das nicht wahrnehmen, woran das in ihrer, also in ihrer individualistischen, könnte man hier sagen, Verstellung, die nicht mit der gesellschaftlichen Individualität eben zu tun hat, sondern eben solipsistisch, monadenhaft wird, zu tun hat. Und da wäre die Generalantwort, das ist eine doppelte Antwort natürlich, dass das Konkurrenzproblem nicht gelöst wird. Die Gründe des Scheiterns sind einmal auf der subjektiven Ebene, dass die Konkurrenz nicht überwunden werden kann, wobei es sich zu hüten gilt, wie Marx immer wieder betont, vor allem an Grundrisse, die Konkurrenz zu verteufeln. Sie ist selbst ein sozusagen ein kapitalistisch aufgehobener Fourierismus. Sie ist selbst ein Element des Wettbewerbs, des Wetteifers, ja, um die Produktion der Gesellschaft. Um das Wort mal ausnahmsweise zu benutzen, ist falsch, ist kantianisch, idealistisch, aber um das Wort Synthesis mal zu benutzen, gesellschaftliche Synthesis, ja, so ein retilianistischer Kantianismus, das Wort Synthesis zu benutzen, aber in dem Bestreben, die Gesellschaft mit Vernunft und Willen und Bewusstsein selbst zu machen, nicht mehr naturwüchsig zu exekutieren, ist so etwas wie Synthesis zu Wege zustande zu bringen. Und das scheitert an der Konkurrenz ebenso, wie es durch die Konkurrenz bedingt ist, die wir als Konkurrenzsubjekte eben ankonditioniert bekommen. Und dieses Problem, die Konkurrenz nach vorne hin kommunistisch aufzuheben, das ist meines Erachtens der Hauptgrund bisher gewesen, warum wir das nicht geschafft haben, bei allen Fähigkeiten und Einsichten, und dass viele Leute durchaus gerne eine vernünftige, nennen wir es eben kommunistische, man kann es auch anders nennen, Produktion und Verteilung der Bedürfnisproduktion, ohne Wert- und Warenform, ohne Fetischvermittlungsform, ohne Staatlichkeit und so weiter hinkriegen wollen. Es ist auch der zweite Grund auf der nicht küchenpsychologischen, sondern psychoanalytischen und analytisch-massenpsychologischen Ebene wäre das die Angst vor der Freiheit, wie Fromm das ganz richtig nannte, die Angst vor dem Experimentieren der Kommunikationsmöglichkeiten, die da sind. Es ist die Angst, die man schon in der zwischenmenschlichen Zweierbeziehung schon ja, da ist, in Kommunikation zu treten, die möglich ist. Und diese Angst ist auf gesellschaftlicher Ebene noch viel massiver. Und die Konkurrenz, so steht es schon im Kommunistischen Manifest, sehr treffend, zerschlägt jeden Augenblick wieder in der kapitalistischen Form die Koalitionen, also Arbeiterkoalitionen im Sinne von Gewerkschaftsbildung, elementarste Bewegungen und Kämpfe, die immer wieder spontan und unterdrückbar immer wieder um die Arbeitsbedingungen der Ausbeutung der Lohnarbeit entbrennen. Ich verweise nur auf das Buch von Beverly Silver, die das seit 1870 mit ihrem Team da nachgewiesen hat. Das ist eine Reformistin, aber sie hat es ja fleißig alles bis 2000 nachgewiesen. Das ist unausrottbar sozusagen, dieser Zusammenschluss, diese Klassenkämpfe, ja, der Proletarisierten. Aber die Konkurrenz zerschlägt das immer wieder. Die Assoziation auch auf einer Ebene hin in Richtung zur Selbstorganisierung als Klasse des Bewusstseins, um diesen Lukaschen Begriff ganz scharf zu machen, die Klasse des Bewusstseins bildet sich immer wieder in Ansätzen in der Geschichte raus, in kommunistischer Tendenz, sogar mit hohem kommunistischen Bewusstsein, aber sie wird immer wieder durch die Konkurrenz zerschlagen. In der Linken erleben wir das ja auch die ganze Zeit, wie viel da kaputt geht, wie frustrierend das ist. Und das ist ein massenpsychologisches und auch ein individuelles psychologisches Problem für das Scheitern der wirklichen Bewegung. Und das ist natürlich auch auf Basis, das ist eine ganz schwierige Frage, der Unreife. Das ist eine organizistische Metapher, die sehr wackelig ist und sehr schwierig ist. Das führt zu dem letzten Punkt, wo ich denke, dass es ganz entscheidend ist, darüber zu diskutieren für die bestimmte Negation des Bestehenden, nämlich die Fragen der Bemächtigung. Wie kann diese Kommunikation zu Formen führen, die ohne Zwischenkunft eines abstrakt gesellschaftlichen Allgemeinen von den Subjekten, also das heißt von den Proletarisierten, die das Kapital bisher produzieren, wie als gesellschaftliche Gesamtarbeiterinnen, wie können die notwendige Arbeit so unter sich aufteilen, mit oder ohne Arbeitszettel und so weiter. Heute wird das keine Arbeitszettel oder Geld nachformen, Muttermale mehr bedürfen, dass sie tatsächlich ihre Bedürfnisse befriedigen können auf eine individuelle Weise, die sie selbst wählen, bei Minimierung der dafür notwendigen Zeit auf Basis der kapitalistisch herausgebildeten echten Ökonomie der Zeit, wie Marx das nennt. Das ist eine Frage, dass sie so etwas wie, es war in der Geschichte die Räte, es war der erste große, hier sage ich mal auch Fixstern, da würde ich sagen Fixstern, ich möchte nachher gegen deine Fixstern-Idee auch polemisieren, aber dieser Fixstern der Pariser Kommune ist eigentlich für den Kommunismusbegriff selbst konstitutiv heute, für den modernen Kommunismusbegriff, weil die Reife der Produktivkräfte und auch die Reife der Zusammensetzung, der Klassenzusammensetzung des Proletariats in der Pariser Kommune relativ gering war. Das war jetzt gar kein richtig modernes Proletariat gewesen, sondern Handwerksgesellen und so weiter. Es waren relativ gering entwickelte Produktivkräfte. Die machen es deutlich, dass Marx natürlich damals, wie alle Früh- und Gefühls- und sonstigen Staatssozialisten, natürlich für den allgemeinen Arbeitszwang erstmal sein musste, damit die Arbeit auf alle verteilt wird, um die Produktivkräfte zu entfesseln. Das ist natürlich längst obsolet. Heute wird das Problem von Rätedemokratie oder generalisierte Selbstverwaltung, wie die Situationisten es nannten. Und es gibt andere Namen dafür, um nur nicht in Rätefetischismus zu verfallen. Also die großen Versammlungen, wie der späte de Boer sagt, diese Formen müssen entdeckt werden, aber die werden das Problem haben, die werden das Problem haben, sich derer zu erwehren, die Arbeit haben wollen. Gebt mir eine Arbeit, damit ich einen Sinn habe, wenn es gar nicht so viel zu tun gibt, wenn das alles weitgehend automatisiert ist. Wenn heute von der Weltbevölkerung vielleicht 500 Millionen nur nötig sind, um das am Laufen zu halten, auf Hightech-Niveau, was elementar für die Bedürfnisbefriedigung, für die Welternährung nötig ist. Und alles andere kann sich in Travail attraktiv, in spielartige Experimente, in Abenteuer verwandeln. In Serien von Abenteuern. Fourier erhält es materiell überhaupt erstmal sein Recht geschichtlich gemessen an dem, was wir heute an Reife der Produktivkräfte, Produktionsmittel und ihrer Vernetzung haben. Das Problem wird sein, die Leute davon abzuhalten und zu überzeugen. Und das ist die Frage der Kommunikation wieder. Wie geht man mit den Schwätzern um? Wie geht man mit den vielen Wichtigtouren um? Wie kann jedes Tierchen sein Pläsierchen ausleben? Wie können jede, wie es bei den Situationisten heißt, die generalisierte Selbstverwaltung besteht darin, dass jedes Individuum und seine Gefährtinnen die nötige Ausrüstung für seine Abenteuer bekommt. Punkt. Der Rest ist auch bei Marx der, dass das Individuum selbst alle Schranken niedergerissen bekommt von der Gesellschaft und selbst niederreißt, die seine disponible Entwicklung in irgendeine Richtung, die er selbst wählt, nicht normativ, selbstbestimmt. Und diese Frage der Aufhebung, das ist die konkrete Negation, die eine bestimmte Reife, psychomentale Reife und eine bestimmte Reife voraussetzt. Diese Reife mag aber noch so gering sein, wie siehe Pariser Kommune. Die Pariser Kommune hat gezeigt, und ich denke, also das wird auch wo ich sozusagen mit dem Rücken an der Wand argumentiere, aber auch offensiv argumentieren möchte, dass, wie Marx es so schön damals in dem Bürgerkrieg in Frankreich resümiert, dass noch so lange Zeit vor den Kommunaten gelegen haben mag, um die einer kommunistischen Ökonomie und der Gewohnheit daran auch entsprechenden Produktivkräfte auszubrüten. So benutzt er wieder diese Metapher, auszubrüten. Aber die Form der Kommune, die war in der Lage oder wäre in der Lage gewesen, sie zeigte schon durch ihr bloßes arbeitendes Dasein, dass sie in der Lage war für ein paar Monate, die den Menschen, den Produzierenden, adäquatesten, vernünftigsten, rationellsten Bedingungen dafür, für dieses Ausbrüten und für diesen Reifeprozess herzustellen. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis des Kommunismus auf der politischen oder antipolitischen, wie man will, Ebene, auf der Ebene der Bemächtigung. Und das ist das Problem, über das man ganz konkret in bestimmter Negation diskutieren muss. Bestimmte Negation, wie kann die Staatlichkeit zerstört werden, weil die Pariser Kommune gezeigt hat, dass diese Zerschlagung der ganzen Staatsmaschinerie die Conditio sine qua non für jede wirkliche Bewegung in Richtung kommunistische Produktion und Verteilung ist. Und das ist die Frage, die am meisten verdrängt wird heute, weil natürlich die sogenannten realen Sozialisten sich damit geschmückt haben, sie seien eine Diktatur des Proletariats. Sie waren Diktatur über das Proletariat und sie waren, wie jeder weiß und jedes Kind weiß, und sie waren vor allem eine Diktatur über die Bedürfnisse. Die antistaatliche revolutionäre Diktatur des Proletariats, so haben die Situationisten als erste dann immer wieder modern betont, ist die Diktatur der Bedürfnisse selbst, um es mal so zu drehen. So, das war jetzt also mein Anliegen, das loszuwerden. Ja, weitere Fragen bitte. Die erste Frage von dir hinten. Dort stichst du in ein Wespennest. Das war die Frage, inwiefern Arbeit zum Spiel gemacht werden müsste und gemacht werden kann. Ein Vorschlag Fouriers, das zum Beispiel Friedrich Engels als Ei des Kolumbus bezeichnet hat. Und ich weiß nun von Zwi, dass der diesen Fourier mag und auch dieses Konzept. Und ich weiß von mir, dass es nicht mag. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, das ist Protestantismus potenziert, nämlich eine Not zu einer Tugend zu verklären. Ich glaube, wenn man sich einbildet, notwendige Tätigkeit, also etwas, was man macht, um ein Leiden zu lindern, einen Mangel abzuschaffen oder eine Lust zu steigern, dann ist dieses Machen dahin nicht automatisch irgendwie gut, sondern ist irgendwie sozusagen die Hürde, die man nehmen muss. Und man kann versuchen, diese Hürde attraktiver zu machen, aber ich glaube nicht, indem man zum Beispiel die Arbeitsbedingungen verbessert. Aber ich glaube nicht, dass das Wesen der Arbeit attraktiv werden kann. Das halte ich für eine Illusion. Und da glaube ich, dass man sich selbst was vormacht. Also man kann die Arbeitsbedingungen verbessern, aber man kann das Wesen der Arbeit nicht zu etwas schön machen. Wir suchen natürlich alle jetzt auch in der jetzigen Gesellschaft, wenn wir schon arbeiten müssen, nach einer Arbeit, die uns möglichst viel Spaß macht. Aber dass wir eine Arbeit finden, die uns sozusagen nur Spaß macht, ist ein sehr, sehr großer Zufall. Vielleicht mag das bei Fußballspielern oder so mitunter so sein, ja, aber bei selbst bei denen artet dann wahrscheinlich das Hobby zum Beruf aus. Und insofern bekommt was Notwendiges, was man macht, um Geld zu verdienen, etc. pp. Also ich glaube, dass da ja, dass das eine Illusion ist. Dann zu dem Vorwurf, wir würden eurozentristisch argumentieren, da geht bei mir mal ein Warnlämpchen an. Also ich glaube, ehrlich gesagt, also du müsstest das vielleicht dann nochmal konkreter machen, aber ich glaube, hinter der Idee, dass hier etwas eurozentristisch sei, steckt irgendwie die Hoffnung, auf anderen Kontinenten ging es ganz anders und wesentlich besser zu oder dort gäbe es ganz andere Kultur oder so. Das glaube ich nicht. Also ich war zum Beispiel in Kuba vor 10 Jahren und ich konnte mich dort mit allen Leuten verständigen, die hatten ähnliche Probleme wie ich und die Gesellschaft hatte ähnliche Probleme. Also ich würde da jetzt eher die Gemeinsamkeiten stark machen als die Unterschiede. Also die Unterschiede können in Sprache existieren, die Unterschiede können vielleicht in einem tradierten Machoismus existieren, die Unterschiede können vielleicht in einer Kolonialerfahrung existieren. Ich würde jetzt ich wüsste da jetzt nicht, warum die Probleme, die in Kuba auftauchen, warum die nicht auch in Europa auftauchen könnten. Wenn dort zum Beispiel ein sozialistisches System herrscht, in dem ja viel gerade das Stichwort Gesundheitsvorsorge, vorne wurde gerade eingeworfen, in dem eine sehr gute Gesundheitsvorsorge herrscht, aber zum Beispiel Punks auf der Straße, die Iros von Polizisten abgeschnitten werden. Also es sind Fragen von sozialistischer Diktatur, die in Europa ähnlich auftreten. Also was ich da vielleicht an der Stelle eher nochmal, was man da nochmal gesondert betrachten muss, ist so ein Anti-Amerikanismus in Kuba, der einer geschichtlichen Erfahrung entspricht, die es hier in Deutschland so nicht gibt, wo man sich dann in Deutschland fragt, okay, Deutschland war jetzt nie irgendwie imperialistisch kolonialisiert sozusagen, warum gibt es hier so einen Anti-Amerikanismus oder so. Also da muss man dann schon Unterschiede anerkennen, aber also ich weiß jetzt noch nicht so richtig, worauf du mit dem Begriff eurozentristisch aus bist. Also ich würde dann am Ende sagen, dass die Menschen auf der Welt und die Gesellschaften dann doch alle an ähnlichen Problemen knaupeln und dass man die Unterschiede dann genau benennen muss, wo die Kulturen oder so unterschiedlich eingefahren sind. Und ja, dann, wie werden die Individuen beeinflusst in der kapitalistischen Gesellschaft und in der sozialistischen Gesellschaft? Ich glaube ja tatsächlich, dass die Leute, ich beziehe das auf dich die Frage, dass die Leute in sozialistischen Gesellschaften stärker auf Linie gebracht werden. Und zwar, also ich würde jetzt vielleicht mal Beispiele bringen, muss man sich nur Subkulturen anschauen, wie die sich in sozialistischen Ländern entwickeln konnten und wie sie sich in kapitalistischen Ländern entwickeln konnten. Also ich denke, dass dort der Spielraum fürs Individuum zumindest in erstweltkapitalistischen Ländern viel größer ist. Also ich denke, dass man das sowohl empirisch festmachen könnte, als auch noch aus einer gewissen Logik erklären kann, dass halt aufgrund dessen, dass Distribution und Produktion der Tendenz nach planmäßig geregelt werden mussten, auch die Teile, die den Plan ausführen, was nun mal die Individuen sind, stärker sozusagen in den Funktionen kontrolliert werden müssen, die sie bekommen. Währenddessen das in einer kapitalistischen Gesellschaft viel anonymer vonstatten geht, nämlich über den Markt funktioniert. Das heißt, dort gibt es nur in Extremfällen einen direkten Zugriff auf das bürgerliche Individuum durch eine unmittelbare Gewalt. Also die Grenzen sind in bürgerlichen Gesellschaften wesentlich weiter gesteckt fürs Individuum. Und insofern, also wenn ich hier eine Relation aufmachen kann, bin ich auch froh, in einem demokratischen, bürgerlichen Deutschland zu leben und nicht in der DDR leben zu müssen. So. Ja, bitte, hak nach. Mhm. Also mein Problem an der Sache ist, dass ich natürlich in der DDR auf Linie gebracht wurde, indem ich in Jugendorganisationen reingedrängt wurde oder wie auch immer. Auf der anderen Seite sehe ich aber die kapitalistische Gesellschaft, die mir vor allem beibringt, dass ich Konsument bin und dass ich Konsument zu sein habe. Und wenn ich nicht Konsument bin, dass ich dann raus bin. Und das zeigt sich in Jugendkulturen, das sind Konsumenten, ganz klar. Aber die Jugendkulturen, die sich gegen Konsum entscheiden, die haben ein Problem. Und alle Menschengruppen, die entweder sich dagegen entscheiden oder keine Möglichkeit dazu haben, werden dementsprechend auch sozialisiert, dass sie in diesem System wenig bis keine Chancen haben. Also es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob du sozusagen ein Verbot auferlegt bekommst, wie zum Beispiel mein Vater, der sein Mickey-Maus-T-Shirt nicht in der Schule anziehen konnte, oder ob du selber versuchen kannst, in dieser Gesellschaft ohne Konsum zu leben, was ja Leute machen. Also der Versuch ist zumindest erlaubt, man schafft es bloß nicht. Und da wäre dann noch die Frage, liegt das an der kapitalistischen Gesellschaft oder liegt das eventuell auch sozusagen an grundlegenderen Mechanismen, gewissermaßen, dass die Hähnchen leider noch nicht vom Baum in den Mund fliegen. Aber das ist ein anderes Thema, was du gerade machst. Die Frage ist, wie geht das kapitalistische System mit Abweichern um? Ja, viel besser als in sozialistischen Gesellschaften. Also in der sozialistischen Gesellschaft wirst du sozusagen, gibt es, also ist der, ist das Recht wesentlich enger gestrengt, innerhalb dessen du dich bewegen kannst. Kannst du das besser mal kurz irgendwie konkreter machen? Also Kapitalismus geht besser mit Abweichungen um. Naja, ich kann es vielleicht mal, an einem Beispiel machen. Also ein berühmtes Thema, aber auch bei Adorno und Horkheimer, ist die Kulturindustrie. Die Kulturindustrie wird dafür kritisiert, dass sie also innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft die Produkte schafft, die die Wiederkehr des Immergleichen bedeuten, die sozusagen den Menschen die Fantasie nehmen einer neuen Gesellschaft und so weiter und so fort. Wenn man sich dann aber die einzelnen kulturindustriellen Produkte anschaut, wie zum Beispiel die Bild-Zeitung, ist es ja nicht so, dass in der Bild-Zeitung irgendwie welche bösen Leute sitzen, die sozusagen den Leuten eine Meinung eintrichtern wollen, sondern, und das hat man auch wieder ganz gut in dieser Gottschalk-Reich-Ranitzky-Debatte gemerkt, die Nachfrage schafft so dumme Zeitschriften wie die Bild-Zeitung. Die Nachfrage nach, was gibt es denn mal für blöde Bands, nicht, dass ich hier jemanden auf den Schlips trete, die Nachfrage, was weiß ich, nach Superstars und so weiter und so fort, schafft dann halt auch sozusagen solche Musikstile. Also ich würde sagen, da gibt's sozusagen die Wiederkehr des Immergleichen auf niedrigem Niveau, aber es ist nicht so, dass, was weiß ich, wie das beim Neuen Deutschland zu DDR-Zeiten war, dass die Zeitung von oben gesteuert wird oder wie man das jetzt vielleicht gerade im Iran sehen, dass halt Meinung ganz bewusst gemacht wird. Nein, also und zwar und gesteuert wird. Und ich würde sagen, in der Kulturindustrie funktioniert es schon noch eher so, dass die Zeitungen die Themen aufgreifen, die das Volk hören will. Ich wollte nur sagen, dass ich meinen Blick auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der Bevölkerung gerade unheimlich arrogant finde. Wenn du sagst im Prinzip, das Niveau ist so niedrig, weil das allgemeine Bedürfnis nach so einem niedrigen Niveau schreit. Das finde ich gerade, als würde überhaupt keine Lenkung stattfinden. Als würde überhaupt nicht versucht, von einer obergeordneten Stelle das Niveau möglichst niedrig zu halten. Also ich finde, es geht auch ein bisschen an kapitalistischer Logik vorbei, zu sagen, wir suchen uns jetzt eine Nachfrage und dann produzieren wir danach. Weil, also irgendwie ist das nicht der Kapitalismus, den ich erlebe. Und so wie ich es bis jetzt in der Literatur gefunden habe, vielleicht von Hayek oder solchen Worten abgesehen, auch nicht der, der in der Realität existiert. Also deshalb würde ich dann einfach nur so ein ziemlich eindimensionales, da gibt es halt die Nachfrage irgendwie und deshalb gibt es eine Bildzeitung und die Nachfrage sieht 1:1 genauso aus, wie die Bild aussieht, halte ich halt für ein bisschen kurz begriffen. Also vor allem, da du vorhin entschuldigend gesagt hast, dass wir uns gerade so eher in so einem philosophischen Dialog befinden, da finde ich das irgendwie eher schwach. Und auch nochmal darauf zurückzukommen, also gerade weil du das so in den Kontext gestellt hast, von Philosophie und so, finde ich, ist es halt wichtig, auch bestimmte Kategorien und bestimmte Einschätzungen entweder zu nehmen oder sie zu lassen. Was mir bei dir gerade sehr sympathisch war, war dein Exkurs zu Arbeit als Spiel. Dir missfällt, wenn ich es richtig verstanden habe, der sage ich mal, verschleiernde Charakter dahinter und dieses auch mal mit Freude bei dem dabei sein, was man eigentlich nicht will. Halte ich für einen guten Ansatz. Dann wäre aber, wenn das ein Ansatz ist, der Schluss zwingend zu sagen, die Stellung, die Subkulturen in der DDR hatten, waren weitaus ehrlicher, offener und transparenter, als das jetzt der Fall ist. Also, du sagst, Subkulturen, abweichende Elemente im Kapitalismus, die werden halt entweder kommerzialisiert oder sie kriegen halt nichts zu essen. Und es läuft halt eher so unter der Hand. Da würde ich jetzt nach der Logik, die du bei Begriffen der Arbeit oder Lohnarbeit angewandt hast, eher sagen, naja, dann bin ich auch dafür Transparenz, Offenheit und wenn, dann ein offenes Vorgehen gegen, weil damit kann man sich leichter auseinandersetzen, als ja, mit diesem marktimmanenten Alltäglichkeiten, dann verstehe ich die Trennung dann. Punkt. Also das war jetzt Diskussion und Fragen. Also wenn dieses linke Projekt DDR, sag ich jetzt mal, auch ein Stück weit in die Richtung geht, dass die Gesellschaft sich selbst erkennt und versucht selber zu entscheiden, was sie will, dann ist es vielleicht auch mal richtig, dass die Gesellschaft sucht, was eigentlich gesund ist oder was man machen kann. Also ich gehe, das ist jetzt, geht jetzt vielleicht ein Stück weiter weg, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas jetzt im Kapitalismus habe, wie einfach alles ist erlaubt. Also ab 18 sind so Filme freigegeben, wo dann mit Spitzhacken Augen ausgeschlagen werden und so, und das ist gang und gäbe und das ist nett anzusehen und so. Und Verfall wird einfach so hingenommen, indem man nun mit ansieht, ja, das ist die Subkultur, dass sie dann im Dreck sich suhlen oder so. Also das ist einfach mal eine, ich würde vielleicht auch mal von einer, auch wenn einem vielleicht diese Strenge, die da von der DDR vielleicht an irgendeiner Stelle da war, nicht gefällt, ist es doch der Versuch, die Gesellschaft nicht irgendwie blind umherwuchern zu lassen, sondern den Mitgliedern vielleicht auch Mittel oder Werkzeug zu geben, sich zu organisieren, was aus sich zu machen. Und nicht einfach nur als Bildleser dann Hartz-IV-Empfänger dann, die beschäftigen sich schon mit Kinderkriegen oder irgendwas, also einfach so links liegen zu lassen. Ich finde, das ist eben auch so ein Unterschied, wenn wir gerade davon reden, dass die Menschen irgendwie in Versuch starten, kommen, also zusammenzufinden, dass sie sich dann auch irgendwie darüber Gedanken machen, was sie gut finden sollen oder was einfach nicht in Ordnung ist. Viel Spaß. Jetzt will ich gerade da ansetzen, um vielleicht zwei Fragen. Also mir gefällt erstens die Richtung gar nicht, in der die Diskussion in den letzten paar Minuten sich entwickelt, oder schon seit 5 oder 10 Minuten. Da bin ich, also fühle mich total, als hätte ich vorhin überhaupt nicht, wäre überhaupt nicht drüber gekommen, dass plötzlich eben einfach stur weiter von einer sozusagen Systemalternative zwischen Sozialismus und Kapitalismus sozusagen, wir sind hier im Kapitalismus inzwischen alle und da war mal der Sozialismus oder vielleicht gibt es auf Kuba noch einen Sozialismus und der Sozialismus. Also da fühle ich also sozusagen völlig entwertet und völlig ignoriert, was ich vorhin versucht hatte über den Begriff des Sozialismus eben als aufgehobenen Begriff des Kommunismus, dass man überhaupt erstmal rauskriegen muss, was ist denn Sozialismus als wirkliche Bewegung? Und das war ja nun gerade in diesen versteinerten Formen, die jetzt geschildert werden von dir zuletzt, in, finde ich, also einer Weise, die ich nicht in irgendeiner Form unterstützen würde, als Appell an einen staatlichen Volkserzieher, als einen staatlichen Regulator. Es geht hier wurde die ganze Zeit über staatssozialistische Systeme gesprochen. Und das ist weder Kommunismus, noch ist das eine Phase von Kommunismus oder eine Form von Kommunismus, Frühform vielleicht, da wurde ja Sozialismus auch sehr konfus immer definiert, die irgendwas mit Kommunismus zu tun hat. Weil der Begriff von Kommunismus, das wäre kurz nur auf dich, hier wird zu viel mit Begriffen den Leuten gekommen, warum wird nicht an den unmittelbaren Bedürfnissen der hier Versammelten angeknüpft, suggeriert, als ob es diese Unmittelbarkeit der Bedürfnisse und der Anliegen und der Interessen gäbe. Aber wie jede Unmittelbarkeit ist es eine hochvermittelte Unmittelbarkeit, ja, wie Hegel sozusagen zuerst gezeigt hat. Es gibt keine direkte Unmittelbarkeit. Sie ist vermittelt und sie ist gesellschaftlich und historisch hoch vermittelt. Und deswegen muss bei der Entfaltung, bei der Arbeit des Begriffs über die wirkliche Bewegung, den bestehenden Zustand, eben diese kapitalistische Produktionsweise, die wir auch ja begrifflich fassen müssen, warum wir dann Unbehagen haben oder warum wir sie radikal ablehnen oder regieren wollen oder warum wir sie gar nicht so schlimm finden, zum Beispiel so schlimm wie ein System, das sich sozialistisch schimpft. Das ist alles eine Begriffsarbeit, die, denke ich, da komme ich zur nächsten Frage, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Was sollen wir machen? Was sollen wir jetzt machen? Beginnen mit dieser Arbeit des Begriffs. Wenn wir das nicht tun, dann reden wir vollkommen aneinander vorbei. Die Situationisten haben zum Beispiel damals in den 60er Jahren, das war damals auf einsamer Höhe der Entwicklung auch des Ansetzens an den Bedürfnissen der Weltbevölkerung und gerade in den entwickelten Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg, den Consumer Capitalism, wo die Menschen nicht wussten, wie ihnen geschieht vor sogenannter Affluent Society, vor Wohlstandsgesellschaft und so weiter, ja, gleichzeitig ein Unbehagen empfanden, wie wie nie zuvor in dieser Form, trotz des Zurücktretens der materiellen Verelendung in großem Ausmaß, durchaus nicht ganz und gar, war eine ungeheure psychische Verelendung, die Armut im Reichtum, nannte es die Situationisten, das Syndrom, das musste damals begrifflich erklärt werden, wenn man erklären wollte, warum die bestehende, wundervolle Wohlstands- und Wohlfahrtsgesellschaft eben doch nicht die beste aller möglichen Welten ist. Und genau vor dem Problem stehen wir heute potenziert, das Unbehagen aus den, und die Formulierung dieses dumpfen Unbehagens großer Massen von Menschen, und das wäre auch das, was du vorhin moniert hast, diese Verachtung, diese elitäre Herabsicht auf eine Masse von Menschen, die vielleicht manipuliert werden oder die für verblödet gehalten werden und so weiter. Das wird mit Recht in Frage gestellt, eine solche elitäre, sozusagen snobistische Auffassung. Gerade Adorno hat sich zu Recht dagegen verwahrt, einer solchen Auffassung die Subjekte für das, was ihnen angetan wird, noch sozusagen als verantwortlich zu behandeln. Das echte Problem ist, dass das Unbehagen nicht artikuliert werden kann, dass die wirkliche Bedürfnislage in einem dumpfen Begehren, dass dann alle möglichen Formen, wo dann Adorno auch gerade derjenige ist, der ganz dezidiert an den entscheidenden Stellen, auch in negative Dialektik, radikal gegen Verdinglichung und gegen Entfremdung argumentiert, nur halt mit einer gewissen Vorsicht, mit bestimmten Vorbehalten, das also so ratzeputz, wie du es auch moniert hast, einfach abzuservieren und die Gesellschaftsleistungen von Tauschprinzip, von moderner Staatlichkeit dann völlig wieder das Kind mit dem Bart auszuschütten und völlig zu hinterschreiten. Dagegen hat Adorno polemisiert und argumentiert, aber selbstverständlich war er für die weitestgehende Auflösung von Verdinglichung und Entfremdung in den menschlichen Beziehungen. Die betraf eben sich bewusst machen, kollektiv und individuell, der Bedürfnisse. Das wäre nochmal rückblickend auf diese psychoanalytische Dimension zu sagen. Die Situationisten, es geht jetzt etwas durcheinander, um die verschiedenen Frageansätze vielleicht kurz anzureißen, in welche Richtung ich denke, dass sie gelöst werden können. Sie können nicht gelöst werden, um es nochmal zu sagen, in einer fast schon nostalgischen, ein Streit um des Kaisers Bart, Gegenüberstellung von dem Sozialismus, was dieses versunkene, gescheiterte System eines Staatssozialismus war, der Staatskapitalismus war. Wir hatten auch die Diskussion in Leipzig neulich, erst nach 2 Stunden plötzlich stellt sich raus, dass ich mit keinem Gran die Sowjetunion für irgendwie sozialistisch halte. Sie war allenfalls ein Staatssozialismus und dann hatten wir eine sehr spannende und sehr notwendige Diskussion, kann dieser Staatssozialismus so etwas wie Staatskapitalismus gewesen sein? Gibt es Staatskapitalismus? Das sind Hilfsbegriffe wieder. Pollock und diese Angehörigen der kritischen Theorie haben ja auch vom Staatskapitalismus nicht von ungefähr gesprochen und es gab immer wieder Ansätze, diesen Hilfsbegriff zu bemühen, um dieses Monströse, das sich als Sozialismus aufplustert, aber eben ein Staat, eine Erziehungsdiktatur darstellte, ja, um das irgendwie zu kennzeichnen. Einen bürokratischen Kapitalismus, sagten die Situationisten, und das ist alles noch nicht, diese Forschung ist überhaupt noch nicht betrieben, was das für ein System war. Nur so viel müssen wir begrifflich klar kriegen, dass das auf Basis der Lohnarbeit, das heißt die wahre Arbeitskraft, allgemein begründet war. Ja, die Situationisten haben es eine ersatzherrschende Klasse für die Aufrechterhaltung der Lohnarbeit und der Warenproduktion genannt. Das ist ein ganz einfacher, aber treffender Begriff. In welchen bürokratischen Formen, auch kollektiver Staatsprivateigentum sozusagen oder kollektiven Eigentums an den Produktionsbedingungen, das auch immer geschah, dass es natürlich de jure keine Privatkapitalisten gab oder sehr wenige, ja, das ist natürlich das Besondere, die Besonderheit daran, aber dass es eine kapitalistische Warenproduktion in krückenartigen, nachholenden Formen einer ungeheuer brutalen kapitalistischen Akkumulation und Industrialisierung war, darüber müssen wir uns doch allererst einigen. Und das ist ökonomisch, wir hatten da zum Glück in Leipzig neulich eine Debatte dann zu später Stunde noch angefangen, noch bekommen, ja, was heißt das jetzt, wenn das in solchen bürokratischen Formen historisch vor sich geht, wie in der Sowjetunion, die sich dann staatssozialistisch schimpft. Eine weitere Frage, was mich traurig macht, wenn so gefragt wird, wie du es zuletzt getan hast, dieser Ruf nach denen, die regulieren sollen, ob ich Splatter-Filme sehen soll oder ob ich irgendwas anderes machen soll. Ja, das wäre das, was vorhin der Teilnehmer eingeklagt hat. das würde umgehen, die eigentliche Frage der Bemächtigungsformen, etwa wie sie historisch als die Räte aufgetreten sind. Ich verweise auch auf diese Bilanz der Rätebewegung durch die Situationisten in dem Reader, die wir da haben, die wir auch diskutiert hatten in Leipzig dann in dem Seminar. Und da geht es tatsächlich um die ganz knallhart nüchterne Prüfung, welche Formen der Kommunikation, die nicht die Menschen in eine Klientel verwandelt, die nicht die Einzelnen in eine Klientel verwandelt, in Mündel verwandelt, so habe ich dich vorhin verstanden, ja, gegenüber irgendwelchen Repräsentanten. Dass das Problem von Repräsentationen gelöst werden muss, das ist nicht einfach so, wie die späten Dissertationisten sagen, in den großen Versammlungen, die alle Probleme am Hals haben, wie eben die Räte immer alle Probleme nun am Hals hatten, oder die Kommunen als Urform dieser Räte, ja, dieser kommunistischen Herrschafts- oder Verwaltungs- oder Bemächtigungsform. Das ist klar, aber wie sie das lösen, da wird es auch ein Problem von Repräsentanz geben. Das Ganze ist eben ein Aufhebungsprozess. Aber über den muss konkret in bestimmter Negation diskutiert werden, in bestimmter Negation dessen, dass die, wie du vorhin auch auf die Judenfrage von Marx, also diese Kritik von dem Buch Die Judenfrage mit der Dichotomie, die Marx da zeigt, die bürgerliche Gesellschaft, die aus Bourgeois besteht, aus bürgerlichen Warenbesitzern und Warentauschenden, ja, an der Oberfläche der Zirkulation gesehen, in Wirklichkeit besteht sie natürlich auch Klassen, wo die einen nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben, wie wir fast alle, und der Rest die Produktionsmittel besitzt oder daran teil hat, an diesem Besitz, an dieser Verfügung. Die Situationisten sagen, die gesellschaftliche Raumzeit wird kontrolliert oder sie wird nicht kontrolliert in einer bestimmten Hierarchie. Diese Klassentrennung, diese Urgrundtrennung jeder modernen Gesellschaft auch, die viele andere Trennungen generiert, die kann eben nur eine solche Dichotomie von monadenhaft miteinander verkehrenden Homme-Bourgeois-Bürger oder Femme-Bourgeoise und ihrem Ausdruck als repräsentierte, aktive oder passive Wahlbürger, wie das auch beschrieben worden ist, eine Euro-Verfassung und der Wahlen und so weiter, die ja gar nicht mal gewählt ist, dieses Europäische Parlament, das ist ja einfach ein Witz, ein Hohn, was dazu führt, dass de Boer sehr richtig schreibt, der späte de Boer 1988, dass über Demokratie wird überhaupt erst geredet, seit es sie überhaupt nicht mehr gibt. Die spektakuläre Analyse zeigt, dass diese Gegenüberstellung, die Systemalternative noch der 60s, dass ein diffuses, spektakuläres System, allerdings schroff in Blockkonfrontation einem konzentrierten Spektakel, über das es die ganze Zeit im Namen von Sozialismus in Kuba und so weiter, das ist konzentrierte, spektakuläre Warenproduktion gewesen. Konzentrierend in einem Führer, konzentrierend in einer Partei und ihren Imagines und in ihren Ikonen. Ja, das gescheitert, weil es eben nicht die Kraft hatte, ein richtiger, offener Kapitalismus zu werden. Es hat eine Krückenfunktion, eine nachholende, eine vorläufige, eine Funktionphase erfüllt und ist aufgegangen, hat sich verschmolzen, hat sich integriert in das integrierte Spektakuläre der heutigen Warenproduktion. Deswegen ist es verfehlt, gelinde gesagt, wenn wir jetzt noch in Termini einer solchen Systemkonfrontation, die längst Makulatur ist, sprechen über die Probleme, die eigentlich anstehen. Dieses integrierte Spektakuläre, das heißt, eine dem Namen nach, der Form nach Demokratie, die aber in Wirklichkeit genau durch diese Tendenz zum Behemoth, durch diese Tendenz der Verschmelzung der, selbstverständlich sind die Formen der Mafia auch die Formen der Wirtschaft, wie die Formen der Wirtschaft auch die Formen der Mafia sind. Die Tendenz zum Racket, das sind alles visionäre fast schon Züge in den 30er Jahren gewesen von der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, die sich jetzt sehr weitgehend auch verwirklichen und verwirklicht auch haben. Also so muss man über die Fragen dieser Zerschlagung der Staatlichkeit und der Ersetzung durch, Zerschlagung ist eine Metapher, das ist ein Prozess, eine Auflösung und so weiter, sondern die Ersetzung dieser Form durch eine generalisierte Selbstverwaltung sprechen, die selbst nur eine Ablösung von dem Mündelcharakter, von dem Klientelcharakter, von dem Untertanencharakter, wenn man so will, ja, von dem passiven Wahlbürgercharakter des Homme-Citoyen ist, sondern die selbst lernt, die Produktion und Verteilung im Weltmaßstab zu diskutieren, in die Hände zu nehmen. Das steht an. Darunter ist es absolut regressiv. Dann kommt man nämlich zu Gemeinschaftsidealen. Ich habe hier verschiedene Male auch evoziert empfunden, dass so eine Gemeinschaft, so eine Nischenzuweisung, der Staat hat ja in der DDR den Leuten die und die Möglichkeiten gegeben. Das war eine Nischengesellschaft halt und das war eben eine Vergemeinschaftung. Und die Leute sind genau deswegen weg, wenn sie nur konnten. Das galt nicht nur für die DDR, ja, sind abgehauen, weil sie nicht mehr ausgehalten haben in dieser Käseglocke. und so behaglich diese Käseglocke mit Sozialleistungen, Gesundheitssystem sicherlich auch war und in Kuba vielleicht noch ist im Vergleich. Aber es ist eine Käseglocke und das halten die Leute nicht aus. Das ist das Grundbedürfnis, unter keiner Käseglocke zu leben. Und das ist diese Staatlichkeit, das ist diese Repräsentation. Und wie diese Käseglocke zu zertrümmern, abzulösen, wegzuschieben ist, darüber muss man eben sprechen. Das heißt, dass das Problem, wie können wir so kommunizieren, dass es keine monologische Kommunikation ist. Wie kann der, wie die Situationisten es nennen, der bewaffnete Dialog, der seine Urteile selbst vollstreckt, indem er die Welt um geografisch in Zeit und Raum und umwälzt, ja, nach der Bedürfnislage der Leute. Das, darüber muss man jetzt konkret sprechen. Die Situationisten, nur um noch darauf hinzuweisen, hatten das fast schon geniale Konzept einer gleichzeitigen subjektiven Forschung, einer Forschung in der subjektiven Bewusstseinslage, eben sie nannten es eine, die Erstellung einer Kartografie der Zonen des proletarischen Bewusstseins und verbunden mit der Durchquerung der verschiedensten Räume und der Kommunikation darüber. Sie nennen es La Derive, das Umherschweifen. Und das hatte alles spielerische Formen, wo im bestehenden Alltag der Proletarität, das heißt schlicht, dass man seine Lohnarbeit verkaufen muss, seine Arbeit als Lohnarbeit als Ware verkaufen muss, ja, dass man lohnabhängig in irgendeiner Form ist, egal in welchem Ebene der Hierarchie, man ist nicht mündig, man ist abhängig, man ist in einem infantilen Status, man ist, wenn du so willst, auch in einem adolescenten Status, ja, der da natürlich revolutionaristische Aufwallungen hervorbringt, immerhin, aber diesen Status abzuschaffen und sich frei zu assoziieren, das ist der Fixpunkt, das ist der Fixstern, über den einfach diskutiert werden muss, wie er umsetzbar ist. Das Konzept der Psychogeografie, das heißt einer kollektiven assoziierten Forschung überall auf der Welt, wo man sich mit Leuten dazu verbinden kann, also gleich auf kosmopolitischem Maßstab, nicht in irgendeinem Nationalkonkurrenzstaat befangen, sondern gleich auf kosmopolitischem Niveau sich mit den Leuten assoziieren lernen, mit denen man die kommunistische Produktion und Verteilung experimentieren, vielleicht in Computerspielen und in Experimenten, wo man die Möglichkeiten, die Bedürfnislage erkundet, erforscht, die eigene und die sich assoziiert. Das wäre die Aktualisierung des Fourier. Nicht, dass ich ein Liebhaber von Fouriers lächerlicher kleiner Utopie bin, wie sie August Bebel so schön in seinem Bändchen dann im Knast geschrieben hat, oder wie Adorno sie neu zugänglich gemacht hat im großen Werkausgabe in den 60ern, nicht ohne Grund. Aber dieses Moment von Travail attractif, das hat Fourier entdeckt und das lässt sich überhaupt erst realisieren materiell. Das lässt sich realisieren aufgrund des General Intellect, auf Basis des kommunistischen Kapitalismus in Gestalt des fixen Kapitals. Und das lässt sich realisieren in Form der Fähigkeiten, ich habe es schon erwähnt, der Menschen heute als Bestandteil innerhalb und außerhalb der weltgesellschaftlichen Gesamtarbeiterin, ihrer Kommunikationsfähigkeiten, ihrer Kreativität und auch ihrer Neugier. Die Arbeit in dem Maße, wie sie sich automatisieren lässt, nimmt spielerische Züge an. Allein schon am Bildschirm ist das zwangsläufig so. Das Lust-Unlust-Lust-Moment in ein anderes Verhältnis zu bringen, in der notwendigen Arbeit, das war die geniale Entdeckung von Fourier und die kann man versuchen sozusagen neu zu erfinden, wie sich das tatsächlich machen lässt. Ein letzter Punkt nur noch, ich weiß nicht, Sie die Frage stellen mit Eurozentrismus. Ich denke, dass das genau anders heranführt, diese Begriffsarbeit zu schauen. Kartografie der Zonen, der Reife sozusagen für Kommunismus, aufgrund der, wie Marx es nennt, Trümmer und Überreste untergegangener Produktionsweisen in der kapitalistischen Weltgesellschaft. Und da will ich nur das Beispiel chinesische Geschichte nennen, das Beispiel des Maoismus. Da kann man, wo jetzt dieser weiße Fleck etwa der sogenannten großen proletarischen Kulturrevolution, der Mao-Ära sich langsam auch füllen lässt durch Forschungen und durch Erinnerungsarbeit und Trauerarbeit und so weiter, der Menschen, die damals gelebt haben und viele Dinge aus den Archiven und die, ja, also diese ganze Erhellung dessen, was in China in der Mao-Ära, die ja noch brutaler realsozialistisch auftrat und auch als Modell noch gegenüber der Sowjetunion, als je ein anderes Hekatomben zum Opfer bringend dieser kapitalistischen staatssozialistischen Akkumulation als jedes andere Land. Da kann man sehen, dass in der Kulturrevolution beispielsweise hervortrat eine kommunistische Strömung in der Tat. Nehmen wir die Kommune von Shanghai, damals glaube ich schon die größte Stadt der Welt. Da gab es tatsächlich in Kanton, wurde sie mit von der Armee zerschlagen. Es gab in Beijing, es gab in vielen Provinzstädten solche kommunartigen Selbstorganisationsformen. Es gab vor allem zu erwähnen die proletarische Allianz von Hunan, Maos Heimatprovinz, die immer schon sehr kämpferische Leute hatte. Und die haben tatsächlich sogar Mao-Bilder dann verbrannt. Die haben sozusagen dieses staatssozialistische Fake, dieses konzentriert spektakuläre Bild von dem Durchmarsch des Kommunismus sozusagen jetzt, aber es war eine Subotnik-artige Selbstausbeutung größten Ausmaßes mit vielen, vielen Menschenopfern, über die wir heute wissen, über diese Traumatisierung. Aber die haben damals das zum Anlass genommen, viele Menschen, viele, viele sehr gebildete Menschen auch, Veteranen der Armee und viele junge Arbeiter, viele Wanderarbeiter, das muss man sich mal näher angucken. Bei Hoffmann zum Beispiel, Maos Rebellen, diese erste sehr sorgfältige Untersuchung schon in den 70er Jahren über die Kulturrevolution. Das waren Strömungen, wo es tatsächlich eine Kommunebewegung gab, die alte asiatische Produktionsweise, diese sogenannte stagnative Produktionsweise, das ist das, was dem eurozentristischen Blick lange entgangen ist, gerade auch dem marxistischen, der von der asiatischen Produktionsweise, die Marx sozusagen zu einer auf den meisten Gebieten der Welt herrschenden, noch herrschenden erklärt hatte, analytisch gar kein Verhältnis hatten. Die haben das, unter Stalin wurde die Diskussion abgewürgt über die asiatische Produktionsweise und für China wurde ein Feudalismus dekretiert, den es nie gegeben hat. Und so auch für alle anderen Gebiete im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus kann man gucken über afrikanische Produktionsweise beispielsweise. Da wird erst begonnen zu forschen seit ein paar Jahren oder seit 10, 20 Jahren überhaupt erst. Und in der Tat muss da nach den urkommunistischen Residuen, an die Marx auch für Russland ansetzte, um vielleicht den Sprung nicht durchs caudinische Joch, sondern direkt in große Produktivkräfte gestützte Formen von Assoziationen zu schaffen, die kann man noch in vielen Teilen der Welt finden und muss sich überlegen, wie man die mit dem modernsten kapitalistischen Kommunismus und seiner Überwindung verknüpft. Also das war jetzt ein furchtbarer Rundumschlag, aber ich versuchte das mit Gewalt den Karren aus dieser falschen Alternative existierender Staatssozialismus und hier wir in den doch noch freieren Kapitalismus herauszuschieben. Pardon. An der Stelle würde ich jetzt vielleicht einfach mal sagen, 11:45, das reicht. Uhrzeitmäßig. Wir sind jetzt hier gleich noch auf jeden Fall beim Bier. Wahrscheinlich trinken wir noch hier ein Bier. Also ich werde noch mal 10 Minuten rausgehen oder so. Aber da kann man uns dann auch noch mal fragen, falls noch irgendwelche weiteren Diskussionen oder kritisieren, falls es noch irgendwelche weiteren Diskussionspunkte gibt. Ansonsten schöner Hauseweg. Ja.